Willkommen zum Herrlichkeits- und Wundergottesdienst hier in Hamburg. Wir freuen uns wieder hier bei euch in Hamburg zu sein, jetzt nach längerer Zeit. Schön, ich sehe viele bekannte Gesichter, manche noch nicht ganz bekannt. Wer ist denn von euch zum allerersten Mal in der Glory Life Veranstaltung? Ja, einige. Komm, haltet mal kurz eure Hand ausgestreckt, weil dann kriegt ihr nämlich ein kleines Geschenk von unseren Ordnern. Könnt ihr schauen, dass da noch mehr gucken wegen Geschenken? Da hinten, da auf der anderen Seite sind auch noch eine ganze Reihe von Leuten, einfach Geschenke verteilen. Haltet nochmal die Hand ausgestreckt, das ist eine ganze Reihe. Genau. Okay. Herzlich willkommen. Komm, geben wir Ihnen nochmal einen kräftigen Applaus. Super, dass ihr da seid. Drüben noch. Genau. Hat jeder sonst das Geschenk? Da hinten ist noch jemand, das Geschenk noch nicht hat? Okay. Gut. Ja, es ist einige Zeit her, dass wir das letzte Mal da waren. Ich glaube, es war, wenn ich mich richtig entsinne, im Oktober schon, also schon eine ganze Zeit. Wow, seid ihr, das ist echt viel passiert, ihr Lieben. Gott ist mächtig am Wirken. Amen. Oh, Gott tut so mächtige Dinge. Wir haben seither so viel erlebt. Menschen haben sich bekehrt und eine neue Gemeinde haben wir seither gegründet in Heidenheim. Wir haben neue Gloryhäuser eröffnet an verschiedenen Orten. Wir haben Zeichen und Wunder gesehen. Allein bei der letzten Konferenz, die wir in Stuttgart hatten, hatten wir 5 Leute, die ein Wunder erlebt haben im Zusammenhang mit Metall in ihrem Körper, das sie behindert hat und wo die Behinderung dann verschwunden ist und auch das Metall nicht mehr tastbar war. Also wirklich kreative Wunder. Das war allein bei der letzten Konferenz 5 Stück. Preist den Herrn. Also Gott ist wirklich mächtig am Wirken. Gerade jetzt, letzte Woche haben wir, wann war es? Vor 2 Wochen ist jetzt schon wieder. 1, 2. Ja, vor 2 Wochen hatten wir ein ganz starkes Encounter-Wochenende, wo es ganz viel um Befreiung ging von vielen Menschen. Wir haben uns im Hotel Fortuna in Reutlingen getroffen. Ich weiß nicht, war von euch auch jemand? Ja, der Andreas, glaube ich. Und ihr wart auch dabei. Ja, genau, super. Es war wirklich eine mächtige Zeit. Über 200 Leute waren wir da zusammen. Ging es um Befreiung, innere Heilung, Freisetzung und dann am Sonntag Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Und Gott hat richtig, richtig mächtig gewirkt. Ich habe gerade, ich glaube, ich habe es in Stuttgart, habe ich es vor ein paar Tagen schon vorgelesen, ein Zeugnis, das gekommen ist nach dem Wochenende. Das ist einfach Hammer. Das war jetzt am 25.01. schreibt hier jemand, ein Mann, der war beim Encounter-Wochenende dabei gewesen und dann war er am Sonntag im Herrlichkeits- und Wundergottesdienst und er schreibt hier nach dem Aufruf von Pastor Georg zum Heilen von Metall im Körper, legte mir mein Nachbar die Hand auf meine versteifte Halswirbelsäule. Diese ist seit, pass gut auf, diese ist seit 2014 zwischen C4 und C7 versteift. Also das ist ein ziemlich langes Stück, das versteift ist mit Metall. Dadurch war ich im Bewegungsablauf des Kopfes sehr eingeschränkt, konnte nur minimal den Kopf nach rechts oder links sowie nach oben oder unten bewegen. Während Pastor Georg für Heilung betete, spürte ich eine Wärme in den Halswirbelbereich einfließen. Ich hatte das Gefühl, jemand legt mir eine Wärmeflasche in den Nacken. Ich spürte wie Bewegung in der Wirbelsäule. Nach dem Heilungsaufruf konnte ich plötzlich meinen Kopf wie vor der Versteifung unbeschwert in alle Richtungen bewegen. Halleluja. Preist den Herrn. Das war am Sonntagmorgen im Gottesdienst und es geht aber noch weiter. Am Abend hat er ein zweites Wunder erlebt, nämlich zu Hause. Er hatte sich gemütlich auf dem Sofa eingerichtet und eine Sendung in Bibel-TV geschaut und plötzlich währenddessen spürte ich ein Kribbeln und Knacken in meiner Lendenwirbelsäule. Diese ist nämlich ebenfalls seit 2014 zwischen L3 und L5 versteift. Also auch da war nicht beweglich. Ich konnte mich seitdem nicht mehr bücken. Nachdem das Kribbeln und Knacken aufgehört hatte, stand ich auf und konnte mich bücken und wie ein Frosch hüpfen. Ich habe keine Bewegungseinschränkungen mehr. Halleluja. Preist den Herrn, das ist nicht stark. Und dann schreibt er noch weiter, nach den Versteifungen im Jahr 2014 bekam ich wegen der Schmerzen im Jahr 2015 in der Uniklinik Tübingen einen Rückenmarkstimulator implantiert. Dieser bewirkte, dass ich keine Schmerzmittel mehr einnehmen musste. Das heißt, da wurde praktisch permanent der Schmerz gekillt. Nachdem ich nun diese Wunder erlebt hatte, also vor 2 Wochen, schaltete ich diesen Stimulator sofort aus und ich habe seitdem auch keine Restschmerzen mehr. Halleluja. Amen. Ist Gott nicht gut? Ist doch wirklich ein... Ja, 2 kreative Wunder, die da im Rücken passiert sind. Preist den Herrn. Weißt du, Gott kann alles. Amen. Oh, wir haben die letzten Wochen gesehen, wie Ohren geöffnet wurden, Augen geöffnet wurden, wie Bewegungseinschränkungen verschwunden sind. Wie eine Frau hatte 6 Jahre Leidensgeschichte mit Reflux, Refluxkrankheit und ist in einer Sekunde freigesetzt worden von Reflux. Seither keine Probleme mehr, hat uns eine E-Mail geschrieben und so weiter. So viele Dinge, einfach die passieren, alle möglichen Krankheiten, die verschwinden. Und ihr Lieben, ich glaube, Jesus ist derselbe in Filderstadt, in Hamburg und bis an die Enden der Erde. Amen. Und genauso gestern, also vor einer Woche, heute und auch in alle Ewigkeit. Amen. Und deswegen, lass uns wirklich erwarten, dass Gott mächtig wirkt, auch heute Abend hier. Wir sind jetzt 2 Tage da, heute Abend hier, Herrlichkeits- und Wundergottesdienst, morgen Intensivabend in unseren Räumen in Dormannsweg. Bist du auch herzlich eingeladen. Aber wir wollen gleich heute Abend wirklich einfach alles ergreifen, was Gott für uns vorbereitet hat. Seid ihr da bereit? Komm, lass uns mal zusammen aufstehen. Lass uns mal wirklich in diesen Raum des Geistes zusammen jetzt schon mal reingehen mit Jesus. Weißt du, Jesus ist der Weg in den Raum der Herrlichkeit des Vaters. Und Herr Jesus, in deinem Namen kommen wir, Herr. Und in deinem Namen bitten wir den Vater im Himmel. Herr, wir bitten dich heute Abend, dass du jeden Einzelnen, der hier ist heute Abend, mächtig berührst vom Himmel her. Komm, streck mal deine Hand aus zum Himmel. Danke, Vater, dass du für jeden Einzelnen eine persönliche Berührung heute Abend vorbereitet hast, Herr. Danke, Herr, dass du Zeichen und Wunder tust, Herr. Dass du Kranke heilst, Herr. Herr, dass du Entmutigte ermutigst, Herr. Dass du Schwache stärkst, Herr. Herr, dass du Menschen neue Perspektiven gibst, neue Vision, Herr, neue Kraft, Herr. Du gibst den Müden neue Kraft, Herr. Den Ohnmächtigen mehrst du die Stärke, Herr. Danke, dass du uns dein Wort gesandt hast, Herr. Dein Wort der Kraft, Herr. Herr, wir schämen uns des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft. Oh, zum Heil jedem, der daran glaubt, Herr. Oh, wir sind heute Abend hier, um wirklich uns berühren zu lassen von dieser Kraft Gottes, die vom Himmel her freigesetzt ist. Jesus, wir danken dir, dass du vor 2000 Jahren den Himmel geöffnet hast, Herr. Und dass wir jetzt unter diesem offenen Himmel und in diesem offenen Himmel gehen dürfen, Herr. In dem Namen Jesus. Oh, danke, Heiliger Geist. Oh, wir lieben dich, Herr. Halleluja. Liebst du Jesus? Er ist schon hier. Seine Gegenwart ist schon so mächtig hier. Halleluja. Preist den Herrn. Komm, lass uns ihn loben und preisen. Ich lade dich ein. Komm ruhig hier nach vorne. Nimm einfach die freie Fläche hier ein. Tanzen, singen, springen, was auch immer. Einfach lass dich führen vom Heiligen Geist. Herzliche Einladung. Geht einfach voll mit rein. In Jesu Namen. Jesus ist das personifizierte Wort Gottes. Und im Psalm 107, Vers 20 heißt es, er sandte sein Wort und heilte es. Heute Abend hier ist sein Wort gesandt, um dich zu heilen. Und es ist nicht einfach nur irgendein Wort eines Menschen, sondern es ist das personifizierte Wort. Es ist Jesus, das Lamm Gottes selber. Es ist er selber, der dich heute Abend berührt. Es ist er selber, der heute Abend Heilung bringt. Es ist er selber, der dich heute Abend erreicht, da wo du vielleicht dachtest, oh, mich erreicht er nicht mehr. Oder ich weiß nicht, wie soll das gehen? Vielleicht hat er mich vergessen, vielleicht bin ich außen vor bei ihm. Weißt du, er hat dich nicht vergessen, er kann dich nicht vergessen. Er liebt dich mit unendlicher Liebe. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, was vielleicht weit weg ist, wo du vielleicht dich wie abgeschnitten fühlst. Ich sage dir heute Abend, er sucht dein Herz. Oh, oh, oh. Und er will dir begegnen mit seiner Liebe. Halleluja. Und ich glaube wirklich, dass jemand hier ist und du hast, vielleicht sind es 2, 3 Personen sogar, und du hast wirklich wie so zu Gott gesagt, Gott, hast du mich vergessen? Gott, hast du mich verlassen? Und da war dieser Zweifel, aber jetzt in der Gegenwart Gottes, weißt du, sagt Gott zu dir und er spricht zu dir mit den Worten, mit denen er auch zu seinem Volk Israel geredet hat in Jesaja 49, Vers 15, wo er sagt, vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollten selbst diese, also alle Menschen vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind beständig vor mir. Deine Erbauer eilen herbei heute Abend. Deine Erbauer eilen herbei heute Abend. Deine Zerstörer und deine Verwüster ziehen aus dir fort. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Oh, komm mal her. Wenn dich dieses Wort betrifft, komm einfach her. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke für deine überwältigende Liebe, Herr. Danke, dass du heute Abend ganz neu den Bund der Liebe festmachst mit deiner Tochter. Oh, danke, Herr, dass du heute Abend ganz neu deiner Tochter sagst, ja, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Gefallen gefunden. Ich habe dich nicht vergessen, ich habe dich nicht verlassen, sondern gerade jetzt, vielleicht an dem tiefsten Punkt deines Lebens, bewege ich mich zu deinem Gunst. Und ich sage dir, deine Erbauer eilen herbei und deine Zerstörer ziehen aus. Oh, und ich spreche in dem Namen Jesu Christi jetzt Heilung. Ich spreche jetzt Heilung in deine Seele. Und ich spreche jetzt Heilung in deinen Körper. Und danke, Heiliger Geist, Herr. Danke, Heiliger Geist, für Befreiung, die gerade jetzt kommt, Herr. Oh, danke, Heiliger Geist, für einen neuen Anfang mit deiner Liebe heute Abend. Danke, Vater, dass deine Tochter gerade heute Abend an deiner Brust liegen darf, Herr. Und dass du sagst, ja, komm zu mir. Ich tröste dich, ich halte dich, ich bin für dich da und ich heile dich und ich mache Neues in deinem Leben. Oh, in Jesu Namen, danke Vater, danke für deine Liebe, danke für deine Liebe, danke Jesus, Halleluja, Halleluja, er sandte sein Wort. Und heilt es wieder. Heute Abend, und es gilt jetzt nicht nur für dich hier vorne, sondern es gilt für alle hier, die sich wirklich ausstrecken nach einer Berührung des Vaters, weil ich habe das so gespürt, auch in der Vorbereitung zu diesem Gottesdienst, wirklich aus dem Herzen Gottes ist heute Abend wirklich sein Wort gesandt. Er sandte sein Wort und heilte sie aus dem Herzen der Liebe des Vaters heraus. Ist heute Abend das Wort der Heilung gesandt. Wenn du Heilung brauchst in deiner Seele oder Heilung brauchst in deinem Körper, dann streck die einfach gerade jetzt aus. Ich danke dir, Vater, für dein heilendes Wort, Herr, das heute Abend ausgeht, Herr, zu jedem Einzelnen hier im Raum, Herr. Oh, Vater, in dem Namen Jesu Christi spreche ich, Herr, zu Seelen, Herr, zu gefangenen Seelen in dem Namen Jesu Christi. Komm in die Freiheit. Oh, komm auf weites Land. Oh, ich befehle in dem Namen Jesu Christi, dass jede Schale, die sich um Leute herum gebaut hat, heute Abend zerbrochen wird. Jedes Gefängnis heute Abend geöffnet wird, Herr. Jede Kette gelöst wird heute Abend. In dem Namen Jesu Christi, Herr. Jede Gebundenheit in Freiheit verwandelt wird, Herr. In dem Namen Jesu Christi. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater, wo dein Geist ist, Herr. Da ist Freiheit. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Und in dem Namen Jesu Christi spreche ich auch dein Wort der Heilung. Du sandest dein Wort und du haltest sie, Herr. Und dein Wort ist gesandt auch heute Abend hier in jeden kranken Körper hinein. Und ich sage in dem Namen Jesu Christi, jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes, in dem Namen Jesus ist jede Krankheit hier in diesem Raum gebrochen, jede Krankheit entmachtet. In dem Namen Jesu Christi, ich befehle jeder Macht von Krebs, in dem Namen Jesu Christi, jetzt diese Körper zu verlassen. Ich befehle jedem Tumor, sich aufzulösen. In dem Namen Jesu Christi, heute Abend hier, ich befehle allem, was nicht in diese Körper hineingehört, heute Abend rauszugehen, in dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi, ich setze frei, dass diese Organe, die nicht mehr richtig funktioniert haben, dass sie heute Abend in die Ordnung Gottes kommen. Du sendest dein Wort und du heilst dieses Herz heute Abend. In dem Namen Jesu Christi, du heilst diese Nieren heute Abend. In dem Namen Jesu Christi, du heilst diese Leber heute Abend. In dem Namen Jesu Christi, danke Herr, dass dein heilendes Wort ausgeht, Herr. Oh, dein heilendes Wort auf Bronchien, dein heilendes Wort auf Lungen. Oh, wo Atembeklemmung war. Danke, Herr, dass dein heilendes Wort heute Abend ausgeht. Dass Freiheit ist. Freiheit von Asthma. Freiheit von Druck auf der Brust. Oh, Freiheit. Freiheit in dem Namen Jesus. Freiheit durchzuatmen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke für dein heilendes Wort hier. Danke für dein heilendes Wort hier. Danke für dein heilendes Wort hier. Oh, danke, Herr. Danke für dein heilendes Wort, Herr. Herr, das gerade jetzt sich legt, Herr, auf Gelenke, Herr, wo Entzündungen waren. Oh, Entzündungen, Entzündungen. Wer hatte alles Entzündungen in Gelenken? rheumatische Entzündungen oder arthritische Entzündungen. In Jesu Namen, streck einfach deine Hand aus, da wo du bist. In Jesu Namen, ich danke dir, Vater, dass dein heilendes Wort jetzt hineingeht in diese Gelenke, Herr. Und in dem Namen Jesu Christi befehle ich diesen Gelenken jetzt, in die Ordnung Gottes zu kommen. Ich befehle jeder Entzündung, diese Gelenke zu verlassen. Oh, lass einfach die Liebe Gottes dich berühren heute Abend. Jede Entzündung, verlässt jetzt deine Gelenke in dem Namen Jesus. Jede Entzündung, Arthrose, Arthritis, Rheuma, geht raus aus deinem Körper. In der Wurzel ausgerissen, Herr, durch die Wunden von Jesus bist du geheilt. Halleluja, in Jesu Namen. Danke, Vater, für deine heilende Kraft. Oh, wenn du Schmerzen hattest in deinem Körper, gerade jetzt streck dich aus. Oh, jeder Schmerz verlässt deinen Körper. Oh, jeder Schmerz, ich gehe an. Oh, gegen jeden Schmerz, der hier im Raum ist. Ich gehe an, Herr, gegen jede Macht von Schmerz im Körper. Ich sage jetzt in dem Namen Jesu Christi, ich befehle dir, verlasse diese Körper jetzt in Jesu Namen. Oh, Jesus. Oh, Shakaramanda Dabasikanamandodo. Oh, Rabasikarada. Oh, sei gelöst. Sei gelöst in Jesu Namen. Sei gelöst von jedem Schmerz. Sei gelöst von jeder Bewegungseinschränkung. Sei gelöst von allem, was dich gehindert hat. Oh, sei gelöst von jeder Schwerhörigkeit. In dem Namen Jesu Christi. Sei gelöst. Ohren, poppt auf, gerade jetzt in dem Namen Jesu Christi. Jedes Symptom verlässt dein Körper jetzt. In dem Namen Jesus. Oh, die Kraft Gottes kommt auf einige ganz stark. Halleluja. Halleluja. Die Kraft Gottes ist auf einigen schon sehr stark. Gott tut ein mächtiges Werk an dir. Halleluja. Halleluja. Die Kraft Gottes berührt dich. Wenn du spürst, dass die Kraft Gottes über dich kommt, warum auch immer, aber du spürst, die Kraft Gottes kommt über dich, dann komm einfach schnell nach vorne. Komm einfach schnell nach vorne. Ich möchte einfach kurz nur die Hand auflegen. Halleluja, die Kraft Gottes kommt über dich. Halleluja, wo sind die Ordner? Halleluja, danke Vater. Oh, die Kraft Gottes kommt über dich in Jesu Namen. Oh, die Kraft Gottes. Oh, die Kraft Gottes. Yes, yes. Heilung. Sein Wort der Heilung. Oh, sein Wort der Heilung. Du empfängst es genau für das, wo du gekommen bist. Komm nach vorne, komm nach vorne. Halleluja, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater, danke Vater. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Was tut Gott bei dir? Was tut Gott bei dir? Was spürst du? Ha? Bluthochdruck hattest du. Was spürst du? Ja, was spürst du gerade jetzt? Die Kraft Gottes ist auf dich gekommen. Jetzt spürst du, dass heiß ist. Halleluja, das ist der Beginn. In Jesu Namen. Wir befehlen jetzt diesen Bluthochdruck, in die Ordnung Gottes zu kommen, in dem Namen Jesu Christi. Blutdruck, geh nach unten in Jesu Christi Namen. Jede Belastung, alles, was dich belastet und bedrückt hat, hebt sich jetzt in Jesu Namen. Oh, jeder Geist auch von Belästigung verlässt dich jetzt in dem Namen Jesu Christi. Oh, durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, da ist die Kraft Gottes. Oh, da ist die Kraft Gottes. Oh, da ist die Kraft Gottes. Halleluja. Oh, da ist die Kraft Gottes. Oh, da ist die Kraft Gottes. Oh, da ist die Kraft Gottes. Oh, da ist die Kraft Gottes. Oh, Jesus. Oh, da ist die Kraft Gottes. Oh, da ist die Kraft Gottes. Oh, Jesus. Da ist die Kraft Gottes. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Pass mal auf, die Kraft Gottes lagert sich überall im Raum. Lass mal einfach mal ein paar Sekunden das einwirken, gerade jetzt. Lass es einfach einwirken bei dir, gerade jetzt, in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Pass auf, jetzt zähle ich bis drei. Wenn ich bis drei gezählt habe und du hattest irgendeine Einschränkung in deinem Körper, gerade jetzt, dann möchte ich, dass du etwas tust, was du vorher nicht tun konntest. Etwas bewegst, was du vorher nicht bewegen konntest. Schaust, ob es lauter geworden ist, wenn du schwerhörig warst. Schaust, ob du besser sehen kannst, da wo du vorher vielleicht eine Augenkrankheit hattest, einen Schleier vor den Augen. Ja, die Kraft Gottes geht gerade jetzt in dich hinein. Die Kraft Gottes ist gerade jetzt am Wirken. In Jesu Namen, sie geht jetzt hinein. Erwartet es jetzt. Wenn ich bis drei gezählt habe, erwarte, dass Gott dich geheilt hat. Das heißt, du tust etwas, was du vorher nicht tun konntest. Ich weiß, manche Dinge kannst du nicht sofort testen, du musst sie beim Arzt testen lassen. Aber du hast vielleicht etwas gespürt, so wie gerade sie gesagt hat, Wärme ist über ihren Körper gekommen. Ja, der Bluthochdruck muss man natürlich erst testen mit der Zeit. Aber die Wärme ist über sie gekommen, der Geist Gottes ist über sie gekommen. Ich glaube, dass Gott sie geheilt hat. Halleluja. Aber einige Dinge kannst du sofort sehen, dass Gott dich geheilt hat. In Jesu Namen. Er sandte sein Wort und heilte sie. In dem Namen Jesus. 1. Wenn ich bis 3 gezählt habe, dann tust du etwas, was du vorher nicht tun konntest. Du checkst etwas, was du wolltest, dass Gott berührt oder heilt. Deine Ohren, deine Augen, deine Knie, deine Schultern, was auch immer es ist. Deinen Kopf, dein Hals, was auch immer es ist. 2. Und in Jesu Namen. Jetzt. 3. Tu etwas, was du vorher nicht tun konntest. Beweg etwas. Beweg deine Finger, beweg deine Knie. Beweg einfach dich, geh in die Knie runter oder renn einfach mal auf und ab oder was auch immer du tun musst, um es zu testen. Schau einfach, nimm deine Hand weg von deinen Ohren, wenn du sie dir auf die Ohren gelegt hattest und schau einfach, ob es klarer geworden ist. Wenn deine Augen schlecht waren, dann einfach nimm die Hand weg von den Augen und schau, ob es klarer geworden ist. In Jesu Namen, er sandte sein Wort und heilte sie. Danke, Jesus. Danke Jesus. Komm, lass uns mal Jesus Ehre geben. Halleluja. Danke Jesus. Halleluja. Ganz schnell. Wer hat gespürt, dass sich etwas in seinem Körper verändert hat? Wink einfach mal mit der Hand bei dir. Ja, wer hat es noch gespürt? Halt einfach mal die Hand hoch. Bei dir. Wo noch? Halt einfach deine Hand hoch, wenn du gespürt hast, dass sich was bei dir verändert hat. Pass auf, ich nehme mal gerade das Mikrofon. Ich gehe mal gerade kurz durch. Dann darfst du kurz erzählen, was passiert ist. Was ist passiert bei dir? Mir hat meine Hüfte so weh getan. Die Hüfte? Schon den ganzen Abend und seit Monaten. Und jetzt ist es deutlich besser. Und jetzt ist es deutlich besser. Das heißt, es ist weniger geworden. Konntest du es schlecht bewegen, das Hüftgelenk? Neben, also ich hatte im Stehen und im Sitzen ein paar Schmerzen. Also okay, beweg's mal ein bisschen durch. Okay, wie ist es jetzt? Ist ganz gut. Fast. Okay, komm, dann gehen wir nochmal drauf. Jesus. Yes. Halleluja. Wow, ist erleichtert? Ja. Halleluja. Wie viele Monate hattest du das? Mehrere Monate. Hat der Arzt gesagt, du sollst ein neues Hüftgelenk haben oder sowas? Nein. Aber du hattest einfach permanente Schmerzen. Genau. Nice. Dann beweg's nochmal. Ist gut? Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Was ist bei dir passiert? Ich hatte mir den Fuß gebrochen und jetzt ist die Sehne lang genug wieder. Ich konnte noch nicht gescheit die Treppe runtergehen, geschmeidig. Und ich konnte mich auch nicht hinknien. Und jetzt kann ich mich hinknien. Wow. Ja, erzähl nochmal genau. So. Da ist dein Mann, der weiß es. Was war das genau? Eine Operation oder was? Nee. Unfall. Ich hatte mir einen Fuß gebrochen beim Hinfallen. Fuß gebrochen. Genau, ich musste nicht operiert werden, das hatte schon der Herr Jesus gemacht. Aber die Sehne ist, wenn man so einen Schuh trägt, ist die ja noch nicht lang genug, weil man so lange gerade halten muss. Ja. Und dann kann man nicht richtig abrollen, die Treppe runtergehen. Ja. Man kann auch nicht gescheit knien. Ja. Aber ich kann jetzt wieder. Und wie lange konntest du das nicht? Seit Ende Juli. Seit Ende Juli? Ende Juli habe ich gebrochen und jetzt sind es 4. Und jetzt zeig nochmal. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Das ist ein kreatives Wunder. Amen. Gott hat dir eine neue Sehne gegeben. Hat sie verlängert. Halleluja. Ha? Es fehlt noch immer drei Zentimeter. Fehlten 2-3 Zentimeter von der Sehne. Und jetzt sind sie da. Jetzt. Halleluja. Er spricht das Nichtsein ins Dasein. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Glory. Wow. So stark, kreatives Wunder, Halleluja. Wow, Sehnenverlängerung, das hatte ich jetzt noch nie, eine Sehnenverlängerung, glaube ich noch nie. Eine Knochenverlängerung, die nimmst du auch noch. Amen. Wo brauchst du das? Ah, im Zahn brauchst du das. Okay, Amen, in Jesu Namen. Oh, Jesus, Halleluja. Weißt du nicht, wer hat, wow. Oh, die Kraft Gottes ist stark. Wer hatte noch eine Veränderung gehabt? Jemand hat sich hier noch gemeldet gehabt, was sich getan hat, was du gespürt hast. Ja, bei dir, was ist passiert? Ich habe Schmerz da. An der Halswirbelsäule hattest du Schmerzen. Und Bluthochdruck. Und der Bluthochdruck? 20, 12 oft. Ja. Mit Medikamenten. Ja. Ich fühle mich frei. Das heißt, Schmerz, der Druck ist weg. Ja. Und auch die Nackenprobleme sind weg. Halleluja. Wie lange hattest du diese Nackenprobleme? Schon lange. Schon lange. Und Druck auf den Kopf wegen dem Bluthochdruck? Ja, meine Augen. Was war das? Ich kann nicht so gut sehen. Und durch den Schmerz, Bluthochdruck? Schmerz, genau. Und ist jetzt weg? Yes, jetzt siehst du klar? Ja. Halleluja. Habt ihr das gehört? Sie hatte Bluthochdruck und Nackenprobleme. Wegen dem Bluthochdruck konnte sie nicht mehr klar sehen, hatte Kopfschmerzen, ist verschwunden, sie kann wieder klar sehen und die Nackenprobleme sind weg. Halleluja, danke Jesus. Wer hatte sich noch gemeldet oder wer? Bei wem hat sich noch was verändert? Was hast du? Wer? Bei dir? Ja, was ist bei dir passiert? Starkes Zittern, ich glaube, es ist zu Ende mit Zittern. Du zitterst nicht mehr? Nein, in Jesu Halleluja, Namen. Amen. Nee, du, steh mal auf, ich sehe dich nicht zittern. War das Parkinson oder? Parkinson, okay. Halleluja, wo hast du gezittert? So, okay, halt's mal ruhig. Geht das? Halleluja. Amen. Kein Zittern mehr. Spürst es innerlich nicht mehr, das Zittern. Noch ein klein bisschen? Geht's voll ins Weg. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Aber da ist definitiv was passiert. Danke, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Oh, geben wir mal Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Möchte noch jemand was erzählen, was gerade passiert ist? Danke, Jesus. Schreibt uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.net. Preist den Herrn. Halleluja. Dann können wir weiter erzählen von dem, was Gott tut. Gott ist so mächtig am Wirken. Preist den Herrn. Halleluja, ihr Lieben. Wir gehen zum Wort Gottes weiter. Er sandte sein Wort und heilte sie. Kann mir ein Ordner helfen, da bitte? Halleluja. Okay. Halleluja. Das kannst du nicht mehr. Preist den Herrn. Geht's euch gut? Halleluja. Halleluja. Ich möchte gerne mit einem Wort beginnen oder weitermachen heute. Wir hatten ja schon das Wort der Heilung. Boah, die Heilungssalbung ist hier. Wer hat alles von euch eine Berufung zum Heilungsdienst, wollte ich kurz fragen. Wer hat alles eine Berufung? Weil ich möchte am Ende möchte ich wirklich für jeden beten, der weiß, dass er eine Berufung zum Heilungsdienst hat. Weil ich glaube, dass Gott heute hier wirklich, wirklich Heilungssalbung freisetzt. Auch in jedem, der eine Berufung hat zum Heilungsdienst. Und wir werden am Schluss auch nochmal Hände auflegen dann für alle die sagen, jawohl, da gibt es noch etwas, wo ich glaube, einfach wenn mir jemand mit Heilungssalbung die Hand auflegt, dann werde ich gesund sein. Da möchte ich dir einfach am Schluss die Gelegenheit geben. Also macht euch bereit, es zu empfangen. Aber ich möchte mit euch über ganz kurz einfach über ein Wort sprechen, das Gott mir gegeben hat zum Anfang dieses Jahres, von dem ich glaube, dass es ganz wichtig ist für uns, damit wir in diesem Jahr 2026, wir sind ja schon eine Weile drin, ja, schon wieder halb rum, aber nein, nicht ganz, aber es geht schnell, ja, aber das, damit wir wirklich in diesem Jahr einfach als Christen, als Leib Christi, als Gemeinde Jesu, als Glory Life auch, dass wir wirklich richtig ausgerichtet sind, ja. Und dieses Wort ist Jesaja 60, Vers 2, wo es heißt, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften. Amen. Da braucht man kein Prophet sein, um das zu erkennen, dass es der Fall ist, oder? Finsternis bedeckt die Erde, Dunkel die Völkerschaften. Ja? In einer Stelle heißt es, Gott hat gesandt Menschen, die Jesus konsequent ablehnen. Er hat diesen Menschen einen Geist der Verwirrung gesandt sozusagen. Sie sind von einem Geist der Verwirrung ergriffen. Und du siehst momentan auf der Welt, wie dieser Geist der Verwirrung immer mehr Raum gewinnt. Ja? Und diese Verwirrung bewirkt Finsternis, es bewirkt Ängste, bewirkt in den Herzen einfach. Ja, du weißt es, wenn du nur zu lange Nachrichten zum Beispiel schaust, dann kannst du Ängste kriegen. Ja, dann kommt hier diese Angst und jede Woche kommt wieder was Neues, worum du dich sorgen musst oder sorgen sollst oder sorgen könntest. Und deswegen ist es so wichtig, weißt du, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften, das hat Gott vorausgesehen. Aber er hat auch etwas vorausgesehen, nämlich der zweite Teil dieses Verses. Und da heißt es, aber über dir, sag mal zu deinem Nachbarn, aber über dir strahlt der Herr auf und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Halleluja. Und weißt du, ich glaube, dass es so entscheidend ist in diesem Jahr, worauf wir unseren Fokus richten. Ich glaube, es ist so entscheidend, worauf du deinen Blick richtest. Du kannst deinen Blick auf die Finsternis richten, du kannst deinen Blick auf die Verwirrung richten, du kannst deinen Blick auf das Chaos in der Welt richten, du kannst deinen Blick auf den Teufel richten, aber du kannst auch deinen Blick richten auf die Herrlichkeit des Herrn, die über dir aufgeht. Du kannst das sehen, dass die Herrlichkeit des Herrn über dir aufgeht. Ich glaube, mein Mikro ist so gut wie nicht an. Halleluja. Danke, Jesus. Die Herrlichkeit, ja, jetzt ist besser. Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir, sagt er. Das sollst du sehen. Darauf sollst du dich ausrichten. Das sollst du im Blick haben. Ja, darauf sollst du deinen Blick ausrichten. Ja, Kolosser 3, Vers 1 sagt Paulus, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sinnt auf das, was droben ist. Nicht auf das, was auf der Erde ist. Amen. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Amen. Das heißt, unser Leben, weißt du, ich sag dir, unser Leben ist auf dem aufsteigenden Ast. Amen. Dein Leben ist auf dem aufsteigenden Ast. Du magst vielleicht zwischendurch anders fühlen, aber ich sag dir, wenn du von neuem geboren bist, wenn Jesus Christus in deinem Leben ist, dann ist ein ewiges Leben in dir, das immer neue Schübe, diese Herrlichkeit Gottes in deinem Leben freisetzt. Und wenn du einfach nur dieses Leben im Blick behältst und dieses Leben durch dich strömen lässt, dann bist du auf dem aufsteigenden Ast. Amen. Und die ganze Welt mag auf dem absteigenden Ast sein, die Wirtschaft mag auf dem absteigenden Ast sein, die Gesellschaft mag auf dem absteigenden Ast sein, aber du bist auf dem aufsteigenden Ast. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist auf dem aufsteigenden Ast. Halleluja. Entscheidend ist, worauf du ausgerichtet bist. Bist du auf die Substanz seiner Herrlichkeit ausgerichtet, die dich aufsteigen lässt? Oder bist du auf die Umstände ausgerichtet, die dir Finsternis wiedergeben wollen und die dich nach unten ziehen wollen? Amen. Also der Geist dieser Welt will uns nach unten ziehen, aber der Geist Gottes zieht uns immer nach oben. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Oh, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, ihr Lieben. Oh, wenn ich mir euch so anschaue, ich glaube, ich soll euch sagen, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Amen. Sag's mal zu deinen Nachbarn. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Du hast eine andere Heimat. Du hast eine andere Ausrichtung. Weißt du, Hebräer 12, Vers 26 ist ein interessanter Vers. Da spricht er darüber, dass alles erschüttert wird in dieser Welt, was erschüttert werden kann. Aber das Unerschütterliche bleibt. Wenn Jesus Christus in dir lebt, wenn du mit ihm verbunden bist, wenn du noch nicht mit ihm verbunden bist, ist heute deine Gelegenheit, dich mit ihm zu verbinden. Aber wenn du mit Jesus Christus verbunden bist in deinem Herzen, dann bist du auf der Seite dessen, was unerschütterlich ist. Er in dir ist unerschütterlich. Dein Leben ist unerschütterlich. Amen. Deine Zukunft ist unerschütterlich. Unerschütterlich gut. Amen. Weil Gott kann nicht erschüttert werden. Er gehört definitiv zu den Dingen, die nicht erschüttert werden können. Amen. Alles wird erschüttert, sagt Hebräer 12, 26. Aber das Unerschütterliche bleibt. Das heißt, es gibt Dinge, die können erschüttert werden. Und andere Dinge, die können nicht erschüttert werden. Gott gehört definitiv zu denen, die nicht erschüttert werden können. Ja, bist du einverstanden? Halleluja. Und wenn Gott in dir lebt, dann kann dein Leben nicht erschüttert werden. Nicht wirklich. Es kann mal ein bisschen beben und ein bisschen wackeln, aber auf die Dauer stehst du fest. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann stehst du fest. Dann stehst du fest, selbst mitten im Sturm. Amen. Ist es nicht interessant, diese Geschichte in Markus 4, da gibt es ja verschiedene Sturmstillungsgeschichten im Neuen Testament. Also Jesus hat mindestens zweimal einen Sturm gestillt, während er mit seinen Jüngern unterwegs war. Aber ich finde diese Geschichte in Markus 4 besonders interessant in mancherlei Hinsicht, ja, wo der Sturm das Boot umspült. Ja, Markus 4, 37 heißt es, es erhebt sich ein heftiger Sturmwind. Die Jünger waren im Boot. Die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er, Jesus nämlich, in diesem Fall, er war hinten im Boot und er schlief auf dem Kopfkissen. Und sie wecken ihn auf und sie sprechen zu ihm: Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille, eine große Ruhe. Und jetzt ist das für mich Interessanteste, ist jetzt, was jetzt kommt, nämlich Jesus spricht zu den Jüngern, die Jünger sollen ja was lernen. Und Jesus spricht zu den Jüngern und sagt: Warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Mit anderen Worten, was sagt Jesus? Er sagt nicht: Oh, liebe Jünger, gut, dass ihr mich geweckt habt. Das war aber gerade rechtzeitig. Ja, so haben sich wahrscheinlich die Jünger gefühlt in dem Moment. Oh, gut, dass wir den Meister geweckt haben. Das war nochmal gerade rechtzeitig, bevor das Boot gekentert ist, hat er nochmal schnell gesagt: Schweig und verstumme. Aber Jesus war anderer Meinung. Jesus hat eigentlich gesagt, mit anderen Worten: Warum habt ihr mich aufgeweckt? Warum habt ihr mich aufgeweckt? Du sagst: Ja, Moment, wir sinken, das ist doch ein Sturm. Weißt du, warum ermahnt Jesus seine Jünger? Er sagt: Hey, wenn ihr mit mir unterwegs seid, wenn ihr mit mir unterwegs seid, dann könnt ihr doch selber zum Sturm sprechen. Das war doch der Punkt. Deswegen hat er gesagt: Hey, was seid ihr so furchtsam? Was weckt ihr mich auf? Hättet ihr mal zum Sturm gesprochen, dann hätte ich weiter schlafen können. Ja, ist so. Amen. Weißt du, wenn du mit Jesus unterwegs bist, hast du Autorität im Sturm und über den Sturm. Amen. Das heißt, alles, was du sicherstellen musst, ist, dass du mit Jesus im Boot bist. Ob Jesus schläft oder was er macht, ist völlig egal. Die Sache ist die: Du bist mit Jesus unterwegs. In deinem Fall, das war bei ihnen noch nicht so, weil sie noch nicht von neuem geboren waren, weil der Heilige Geist noch nicht gekommen war, aber in deinem Fall ist Jesus sogar in dir. Amen. Also bist du mit Jesus unterwegs oder bist du nicht mit Jesus unterwegs, wenn Jesus in dir lebt? Amen. Wenn also Jesus in dir lebt und du mit Jesus unterwegs bist, dann hast du Autorität im Sturm und Jesus sagt: Hey, sprich du zum Sturm. Schrei nicht rum, jammer nicht rum, das hat er schon zu Mose damals gesagt, ja, der geschrien hat angesichts des Meeres, das vor ihm war, und der Pharao hinter ihm, hat er geschrien, und dann sagt Gott zu ihm: Was schreist du zu mir so? Er hat gesagt: Was schreist du so? Ich muss mir schon die Ohren zuhalten, hier im Himmel, da ist schon so laut, oh, was schreist du so? Das ist ein kleiner Scherz. Ja. Er hat gesagt: Streck doch einfach deinen Stab aus und teile das Meer. Und Mose sagt: Darauf wäre ich jetzt auch nicht gekommen. Ach so, ich soll das Meer teilen. Ah, gut, okay. Weißt du, wir müssen erkennen, welche Position wir im Plan Gottes haben. Du bist nicht in der Position, um Angst zu haben vor dem Sturm oder Angst zu haben vor dem Meer oder Angst zu haben vor dem Pharao hinter dir oder sonst irgendetwas, sondern du bist in der Position, Autorität zu nehmen, gegebenenfalls zum Sturm zu sprechen und er schweigt, gegebenenfalls zum Meer zu sprechen und es teilt sich, gegebenenfalls zum Berg zu sprechen und er verpflanzt sich ins Meer. Das ist deine Position. Hallo? Hast du schon Ja gesagt zu deiner Position? Also jetzt bist du begeistert, aber das bedeutet, das nächste Mal, wenn ein Sturm in deinem Leben tobt, dass du, gut, vielleicht im ersten Moment schreit deine Seele noch kurz, aber dass du dir dann bewusst wirst: Moment mal, Seele, halt! Was hat Jesus gesagt? Du sprichst zum Sturm. Was hat Jesus gesagt? Du teilst das Meer. Was hat Jesus gesagt? Du sprichst zum Berg. Amen. Und ich: Ah, Herr, ich gehe unter! Siehst du nicht? Nein, du sprichst zum Sturm. Also in der Gemeinschaft mit Gott bist du in der Position der Autorität. Halleluja. Das ist so wichtig zu verstehen, so wichtig zu sehen für uns als Christen. Du bist in der Position der Autorität. Halleluja. Solange die Jünger mit Jesus unterwegs waren, waren sie in der Position der Autorität. Nach Pfingsten hatten sie das verstanden, der Heilige Geist war in ihnen, sie waren in der Position der Autorität. Was hat Petrus gesagt zu dem Lahmen an der schönen Pforte? Er hat gesagt, im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Er wusste, in welcher Position er war. Er hat die Lektion nicht vergessen, die Jesus ihm gegeben hat. Amen. Also Petrus hat es nicht nochmal gemacht dann, dass er geschrien hat, gesagt, was soll ich tun, ihr seid ein Gelähmter. Nein, nein, er wusste, was ist meine Position. Er wusste, ich bin in der Position der Autorität. Sag mal, in Jesus bin ich in der Position der Autorität. Halleluja. Halleluja. Das heißt, wichtig ist, dass du mit Jesus unterwegs bist. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt zu sehen, den möchte ich dir auch geben jetzt zum Anfang des Jahres. Weißt du, mit Jesus unterwegs sein bedeutet, mit Jesus in Bewegung sein. Das ist wichtig zu sehen. Jesus steht nie still. Jesus hat von sich selber gesagt, die Füchse haben Höhlen und die Vögel haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegt. Mit anderen Worten, der Sohn des Menschen ist immer unterwegs. Der geht immer voran. Ja, der hat nicht die Zeit, da lang hier irgendwo sich bequem einzurichten und zu sagen, okay, jetzt ist alles voraussehbar für die nächsten 30 Jahre in meinem Leben. Hier bin ich jetzt habe ich mir mein Königreich so weit so zusammengebaut, mein Häuschen, mein Gärtchen, mein was weiß ich was, meine Zwiebelchen und meine Tomätchen und so weiter. Alles ist abgezirkelt, ist bequem, ist schön. Ich sag dir, du kannst nicht mit Jesus unterwegs sein, ohne voranzugehen. Amen, weil Jesus geht voran. Jesus ist in Bewegung. Das Reich Gottes breitet sich aus. Und Jesus hat gesagt, entweder wir breiten es mit ihm aus, oder, hat er gesagt, das ist wirklich ein starkes Wort, er hat gesagt, oder wir sind Hindernisse für sein Reich. Er hat gesagt, wer nicht mit mir sammelt, zerstreut, hat er gesagt. Das ist interessant, ne? Ja. Entweder breiten wir das Reich mit ihm aus, oder wir sind Hindernisse für sein Reich. Das ist wichtig. Weißt du, auch als Leib Christi können wir manchmal in diese Fallen tappen. Auch als Christen können wir in diese Fallen tappen und wir denken, oh, wir sind immer noch gut mit Jesus irgendwie unterwegs, wir lieben ihn ja und so weiter. Und in Wirklichkeit drehen wir uns schon längst nur noch um uns selber. Mhm. Weißt du, im um uns selber drehen, sei das jetzt als einzelner Christ oder sei das als eine Gemeinde oder sei das als Leib Christi insgesamt, im um uns selber drehen haben wir keine Autorität. Warum? Weil wir nicht mit Jesus unterwegs sind. Die Jünger waren mit Jesus unterwegs und deswegen hat Jesus gesagt, ihr habt Autorität. Siehe, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes und nichts wird euch schaden. Erinnert euch daran, wenn ihr mit mir unterwegs seid. Aber wenn wir beginnen, uns nur noch um uns selber zu drehen, dann sind wir nicht mehr wirklich mit ihm unterwegs. Das ist interessant. Matthäus 28, Vers 19, ganz am Ende seines Dienstes hat Jesus gesagt nochmal, er hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und ein Vers weiter unten hat er gesagt, und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt oder ans Ende der Tage. Mit anderen Worten, er hat gesagt, hey, meine Autorität ist mit euch in Ewigkeit. Meine Macht ist mit euch in Ewigkeit. Aber eine kleine Sache hat er dazwischen noch gesagt, im Vers dazwischen. Ich nenne es den Sandwich-Vers. Ja, zuerst hat er gesagt, mir ist gegeben alle Autorität. Am Ende hat er gesagt, und ich bin mit bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und dazwischen hat er gesagt, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Mit anderen Worten, geht voran, seid unterwegs. Weißt du, diese Autorität von Jesus ist mit jedem, der vorangeht. Halleluja. Ich möchte dich wirklich ermutigen, zu Beginn dieses Jahres, dich wirklich auf die Spur des Vorwärtsgehens zu stellen mit Jesus. Dich darauf einzustellen, dass es weitergeht in deinem Leben, dass du vorangehst, dass du Land einnimmst. Ja? Tu dich zusammen mit anderen Christen, die vorangehen, die Land einnehmen. Tu dich nicht zusammen mit Leuten, die sich nur um sich selber drehen und ständig ihre christlichen Probleme nur besprechen, sondern gegeben ist dir alle Macht, alle Autorität, die Jesus hat, wenn du mit ihm vorangehst. Amen. Was ist spannend auch, ich habe das neulich mal in der Predigt erwähnt, auch kirchengeschichtlich kannst du das wirklich sehen, teilweise wirklich buchstäblich kannst du nachvollziehen, auf Geschichtskarten nachvollziehen, dass immer dann, wenn in bestimmten Regionen der Leib Christi vorangegangen ist, dann hat sich sozusagen sein Gebiet ausgedehnt. Und immer dann, wenn der Leib Christi in Gebieten nur noch sich um sich selber gedreht hat, dann ist das Gebiet weniger und weniger und weniger geworden. Ja, du kannst es sehr gut sehen. Ich weiß nicht, wie viele von euch da die Geschichte genauer kennen, aber ich habe das mal mir ein bisschen angeschaut. Die Geschichte des Christentums in Kleinasien. Ja, Kleinasien ist die heutige Türkei. Es war zur Zeit des Römischen Reiches. Am Ende des Römischen Reiches war Kleinasien das am meisten christianisierte Gebiet der ganzen Welt. Da gab es so viele Christen wie nirgendwo sonst auf der Welt. Heute 99,5% Moslems. Die am meisten christianisierte Gegend der Welt. Damals, es war das sogenannte Byzantinische Reich. Ja. Es war dieses christliche Oströmische Reich. Ja. Und dieses Reich war stark missionarisch unterwegs. Diese Christen waren stark missionarisch unterwegs. Die haben die Slawen missioniert, die haben die Russen missioniert. Die ganze orthodoxe Kirche in Russland ist von dort her entstanden. Das war die Mission. Dann der Balkan wurde missioniert von dort aus. Und das Byzantinische Reich hat seine Grenzen weiter verschoben, in Richtung Norden zum Beispiel in diesem Fall. Ja. Und dann etwa ab dem 10. Jahrhundert nach Christus, das ging einige Jahrhunderte so, und das Byzantinische Reich war wirklich eines der am längsten bestehenden Reiche überhaupt in der Weltgeschichte. Es hat um die 1000 Jahre insgesamt bestanden. Aber die ersten 500 Jahre hat es sich ausgedehnt und die zweiten 500 Jahre ist es immer weniger und weniger und weniger geworden. Und scheibchenweise, Schritt für Schritt, hat der Islam von Osten her das Byzantinische Reich aufgerollt. Aber die Wurzel davon war, dass die orthodoxe Kirche im Byzantinischen Reich die ersten Jahrhunderte eine missionarische Kirche war. Eine Kirche war, die voranging. Und die letzten Jahrhunderte waren, das sagen die Historiker, die letzten Jahrhunderte war es eine Kirche, die nur noch in internen Streitigkeiten verstrickt war. Und nicht mehr nach außen gegangen ist. Die sich nur noch um sich selber gedreht hat. Die nur noch versucht hat, ihren Bestand zu erhalten. Weißt du, in dem Moment, wo du versuchst, ich breche das jetzt auf dein persönliches Leben runter. In dem Moment, wo du nur noch versuchst, den Bestand dessen, was du jetzt hast, was du jetzt erreicht hast, in Christus, in Gott auch, im Geist, wo du nur noch versuchst, das aufrecht zu erhalten, kommt der Feind und du hast nicht die Autorität und du kannst nicht verhindern, dass er dir Land wegnimmt. Aber solange du in der Offensive bist, hat der Feind keine Chance. Amen. Sag mal, ich bin in der Offensive. Halleluja. Oh, weißt du, du solltest nicht ein Jahr, nicht einen Monat, nicht einen Tag in deinem Leben als Christ verschwenden in der Defensive, im Tränen um dich selber, sondern du solltest immer dich in der Offensive sehen. Du solltest immer sagen, jawohl, ich gehe voran, jawohl, ich nehme Land ein, jawohl, ich, weißt du, egal wie alt du bist, egal wie lange du schon gläubig bist, ich sage dir, solange du hier auf dieser Erde bist, kannst du immer noch Land einnehmen. Halleluja. Also für mich sind nicht die Männer und Frauen Gottes Vorbilder, die irgendwann mal in Rente gegangen sind. Ja, gibt es auch manchmal. Also für mich sind so Vorbilder, ich weiß nicht, wer von euch David Hathaway kennt zum Beispiel, ein Evangelist, ja, gewaltiger Evangelist, seit Jahrzehnten. Ich habe ihn jetzt neulich gesehen auf einer Bühne in England. Der Mann ist 93 Jahre alt und er springt rum und er sagt, und die Kraft Gottes und gefüllt mit dem Heiligen Geist und Power und bekehr dich und was weiß ich was alles. Ist der Hammer, der geht voran, der hat Vision. Lies seine Zeitschrift, das siehst du, der hat Vision, sagt, ich brauche wieder Geld, weil ich muss da wieder hin und ich muss das wieder machen. Amen. Der geht voran. Halleluja. Wer von euch kennt das Ehepaar Charles und Francis Hunter, die berühmten Heilungsdiener, von denen haben wir auch viel gelernt, die sind inzwischen verstorben. Aber ich meine, die wurden sehr alt und am Ende ihres Lebens hatten sie auch gesundheitliche Einschränkungen durch, also körperliche Einschränkungen, Bewegungseinschränkungen und so weiter und kamen dann ins Altersheim mit um die 90, beide zusammen. Und was haben sie gemacht? Sie haben im Altersheim die größte Vision für Heilungsevangelisation entwickelt, haben gesagt, so, wir machen eine weltweite Heilungskonferenz über Zoom, YouTube oder was sie damals benutzt haben, auf jeden Fall über Internet, haben aus dem Altersheim so viele Leute mit der Heilungskraft Gottes erreicht wie nie zuvor in ihrem Leben. Das ist nicht der Hammer? Andere würden das sagen, oh, jetzt bin ich im Altersheim, jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Nein, da kann es erst richtig losgehen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass du demnächst ins Altersheim kommst, aber ich will dir nur sagen, verstehst du, es entscheidet sich hier oben, wo du unterwegs bist. Amen, du kannst so oder so entscheiden, du kannst sagen, ah, jetzt ist es zu Ende, jetzt ist der Dienst zu Ende, jetzt gehen wir in Ruhestand. Aber ich sage dir, in dem Moment, wo du in Ruhestand gehst, geistlich gesehen, gehst du zurück. Du gibst dem Teufel einen kleinen Finger und er nimmt die ganze Hand. Du versuchst zu aufrechtzuerhalten, was du hast und der Teufel sagt, okay, jetzt habe ich ihn genau in der richtigen Position. Amen. Also deswegen ist es so wichtig, dass wir vorangehen. Wir sind ein vorangehendes Volk als Christen. Überall, weißt du, in all den Nationen, wo der Leib Christi vorangeht, brauchst du dir keine Sorgen über die Zukunft des Christentums zu machen. Da, wo der Leib Christi und die Kirche sich nur um sich selber dreht, da musst du dir Sorgen machen. In Bezug auf manche Kirchen kann man sich momentan Sorgen machen, definitiv. Aber ich sage dir, solange Gott einen Leib Christi in Deutschland hat, der wirklich vorangeht und Land einnimmt, da musst du keine Angst haben, da wird das Christentum nicht auszurotten sein. Halleluja! Und genauso wenig bist du zu stoppen oder bist du unterzukriegen, wenn du dich einfach entscheidest, voranzugehen, ganz egal was ist. Weil du gehst voran, Stürme kommen, das ist normal. Weißt du, manche sagen, oh, wenn ich nicht so viel vorangehe, kommen nicht so viele Stürme. Ich sag dir, wenn du nicht vorangehst, kommen vielleicht nicht diese Stürme, aber dafür nimmt der Feind dir scheibchenweise dein Land. Wenn du vorangehst, kommen Stürme, aber ich sag dir was, du hast Autorität in diesen Stürmen. Weil du gehst voran, bist du mit Jesus unterwegs. Und wer mit Jesus unterwegs ist, der hat Autorität, wenn der Sturm kommt. Und er spricht zum Sturm. Der muss nicht schreien und sagen, oh Jesus, schläfst du oder was ist los? Sondern der kann sagen, ich strecke meine Hand aus und ich sage in dem Namen Jesus, Sturm, schweig und verstumme. Amen. Du hast Autorität, solange du vorangehst. Halleluja. Und weißt du, deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder neu füllen lassen von der Kraft Gottes. Weil die Kraft Gottes ist es, die uns in die Offensive nimmt. Halleluja. Eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel, eines meiner Lieblingsgebete tatsächlich in der Bibel, ist zwei Gebete von Paulus. Das eine Epheser 1, Vers 17 und das andere Epheser 3, Vers 14 bis 21. Und in diesem Gebet Epheser 3, Vers 14 bis 21, da liebe ich diese Formulierung der Haller-Übersetzung. Er ist ein Schweizer Bibelübersetzer. Der hat es so übersetzt, also diesen Teil davon, er hat so übersetzt in Vers 16, Epheser 4, Vers 16, es ist meine intensive Bitte, dass er euch zum Geschenk macht, dass ihr dem Reichtum seiner Herrlichkeit entsprechend durch seinen Geist mit Kraft ausgerüstet werdet, sodass, und das liebe ich, diese Formulierung, sodass immer neue Schübe göttlicher, übernatürlicher Machtwirkungen in den inneren Menschen einströmen und dieser dadurch stark und widerstandsfähig wird. Halleluja, Halleluja. Amen. Also immer neue Schübe göttlicher Kraft sollen in deinen inneren Menschen einströmen, damit du stehen kannst und damit du sagen kannst, jawohl, ich habe Autorität, auch mitten im Sturm. Amen. Jawohl, ich gehe voran und ich nehme das Land ein. Halleluja. Die Kraft Gottes ist der Schlüssel. Deswegen sagt Paulus aus, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch die Kraft Gottes. Also wir brauchen die Kraft Gottes. Du brauchst die Kraft Gottes. Du kannst auf die Dauer nicht vorangehen ohne die Kraft Gottes. Deswegen weißt du, um in der Offensive zu bleiben, ist es absolut essentiell, dass du dich immer wieder füllen lässt. Mit immer neuen Schüben. Sag mal, immer neue Schübe. Wenn du dir nichts merkst heute Abend, aber das merkst du dir. Immer neue Schübe. Morgen früh, wenn du aufwachst, dann mach dir gleich bewusst. Immer neue Schübe göttlicher Kraft. Halleluja. Ich glaube, er möchte uns heute Abend einen neuen Schub göttlicher Kraft geben. Amen. Weißt du, er möchte dich in die Offensive katapultieren. Er möchte dir einen neuen Schub seiner Kraft geben, um dich in die Offensive zu katapultieren für dieses Jahr, wenn du noch nicht so richtig in die Gänge gekommen bist bisher, vielleicht noch ein bisschen den Winterschlaf an dir hängen hast, dann sage ich dir, dann ist heute Abend deine Zeit, um einen neuen Schub göttlicher Kraft zu kriegen, der dich in die Offensive nimmt. Amen. Der dich ausstrecken lässt, voranzugehen, der dich suchen lässt, zu retten, was verloren ist. Amen. Das ist wichtig, dass unser Blick, die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, im Blick behält, dass wir sie im Blick behalten, dass wir sie säen, dass wir uns ausstrecken nach ihnen, dass wir sie suchen, um sie zu erretten. Amen. Dass wir uns nicht uns selber gefallen. Oh ja, ich habe es erkannt. Halleluja. Es ist reine Gnade, dass du irgendwas erkannt hast. Also du könntest genauso verführt sein wie viele andere. Also du brauchst niemanden zu richten und sagen, oh meine Güte, wie kann man nur so? Weißt du, ohne Jesus und ohne seine Kraft wären wir alle verführt von irgendwas. Die Welt ist voller Verführungen und irgendeine hättest du dir ausgesucht ohne Jesus. Das ist so automatisch, weil mit irgendwas muss sich der Mensch füllen. Irgendwas, wo du gedacht hättest, da kommt Kraft her. Und das hättest du genommen. So aber hast du die Kraft Gottes. Und die Kraft Gottes schiebt dich in die richtige Richtung. Sie bringt dich in die richtige Offensive. Ja, die Liebe Christi drängt uns, sagt Paulus. Eine andere Übersetzung sagt, die Liebe Christi überwältigt uns oder übernimmt uns. Das heißt, sie füllt uns mit dieser Kraft Gottes, sie füllt uns mit diesen Schüben von göttlicher Kraft und sie bringt uns immer wieder in die Offensive. Halleluja. Wie von euch sind bereit, sich füllen zu lassen neu von dieser Kraft Gottes, damit du in die Offensive kommst? Halleluja. Preist ihn, komm, lass uns mal aufstehen zusammen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, Halleluja. Oh, ich spüre, da pritzelt was im Himmel. Halleluja. Manche werden heute Abend wirklich, ja, du hast vielleicht noch nicht realisiert, was heute Abend über dich kommt. aber ich spüre so, manche werden so richtig von der Kraft Gottes heute Abend wachgerüttelt und geschüttelt und durchgeschüttelt und aufs Gleis gesetzt mit Gott, sodass du nicht mehr länger auf dich selber schaust, sondern dass du sagst, Jesus, ich gehe mit dir vorwärts. Jesus, ich nehme das Land ein für dich. Jesus, wo sind die Verlorenen, dass ich sie retten kann? Jesus, wo sind die Kranken, dass ich sie heilen kann? Jesus, wo sind die Gebundenen, dass ich sie befreien kann? Jesus, wo möchtest du, dass ich dein Reich ausbreite, dass ich deine Gemeinde baue, dass ich deine Gemeinde ausbreite? Wo möchtest du, dass ich in der Offensive vorangehe? Halleluja. Oh, preis den Herrn. Wie von euch wollen das? Streck einfach mal deine Hand aus. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort, Herr. Ich danke dir, dass du uns diese wunderbare, herrliche Verheißung gegeben hast, Herr. Herr, dass wenn wir mit dir vorangehen, dann haben wir Autorität. Wenn wir mit dir vorangehen, dann nehmen wir Land ein und du bist mit uns. Und egal welcher Sturm kommt und egal was um uns herum passiert, egal welche Umstände draußen in der Welt sind, wir sind nicht zu erschüttern, weil wir mit dir vorangehen. Weißt du, du bist immer dann draus zu bringen in deinem Leben, wenn du dir nicht mehr klar bist, was will ich eigentlich? Wo geht es eigentlich lang? Und der Teufel will dich da immer erschüttern. Aber solange du weißt, wo es lang geht für dich, und du sagst, jawohl, da gehe ich voran, ich baue das Reich Gottes, ich strecke mich aus nach mehr von seiner Herrlichkeit, jawohl, ich verkündige das Evangelium, ich schäme mich nicht der Kraft Gottes, jawohl, ich gehe immer tiefer hinein in die Kraft Gottes, jawohl, ich werde immer mehr so, wie Jesus ist in dieser Welt, ja, dieselben Werke, die Jesus getan hat, ich tue sie auch und noch größere darüber hinaus, ich strecke mich danach aus. Oh, danke, Heiliger Geist, dass du mit deiner Kraft kommst gerade jetzt, Herr. Oh, dass du mit einem Schub deiner Kraft gerade jetzt kommst, Herr, auf jeden Einzelnen hier, Herr. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Neue Schübe göttlicher Kraft. Ey, ey, ey. Shakarabasi, karabasandarabasondololololoboshakaradadada. Hey, da, also seine Kraft spült durch dich durch. Sie katapultiert dich in die Offensive. Seine Kraft ist eine Offensivkraft. Oh, Jesus. Hei. Weißt du, ich sag mal so, entscheide dich für die Offensive und Gott wird alles tun, was nötig ist, damit du in der Offensive bleiben kannst. Das ist ein geistliches Geheimnis. Entscheide dich, nach dir selber zu schauen und dir zu überlegen, ach, das kann ich vielleicht jetzt gerade nicht oder nicht mehr oder dies oder jenes. Und du wirst sehen, wie der Feind mehr und mehr, dass dir das Land nimmt. Aber entscheide dich für die Offensive und Gott wird alles möglich machen, oder alles tun, was nötig ist, damit du in der Offensive bleiben kannst. Weil du dich einfach entscheidest und sagst, nein, unter gar keinen Umständen gehe ich aus der Offensive raus. Unter gar keinen Umständen. Halleluja. Unter gar keinen Umständen. Unter gar keinen Umständen. Ganz egal, weißt du, und manchmal brauchst du so einen richtigen Schub, einfach von frischer Freude, die durch dich durchspült, dass du sagst, jawohl, Halleluja, ha, ha, ha, ha, ha, der im Himmel thront, lacht. Ha, ha, ha, ha, ha, hey, ja, Schakalaka. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für neue Schübe, Herr, heute Abend hier. Neue Schübe deiner Kraft, Herr. Danke, Herr, dass du mit diesen Offensivschüben gerade jetzt kommst, Herr, in dem Namen Jesu Christi. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du uns rausholst, Herr, aus jeder Abkapselung, Herr, aus jeder Passivität, Herr, aus jeder Einschüchterung, Herr, aus jedem Käfig, Herr, aus jedem Selbst, aus jeder selbstgewählten Einschränkung, Herr. Danke, Vater, dass du uns da rausholst und dass du uns auf weites Land stellst, Herr. Halleluja. Siehe, stelle deine Füße auf weites Land. Oh, und manchmal musst du dich bewusst freuen im Herrn, damit du das Land wieder siehst. In Jesu Namen. Oh, Jesus. Streck dich einfach aus, dich zu füllen. Halleluja, du willst es auch, ha? Ja, preist den Herrn, streck dich einfach aus. Was steht da? Boah, nee, Bahn. Bist du bei der Bahn? Hochbahn, aha, ah, Hochbahn, okay, alles klar. Habt ihr hier eine Hochbahn? So, geht's hier so hoch in Hamburg, ja? Okay, preist den Herrn. Also, streck mal deine Hände aus. Halleluja. Danke, Vater, Herr, dass du heute Abend meinen Bruder ganz neu beauftragst, das Land einzunehmen. Herr, dass du um ihn herum gesetzt hast. Danke, Herr. Oh, ich sehe wirklich, wie aus dir hervor, auch in deine Umgebung, zu deinen Kollegen, deinen Freunden und so weiter, ja, wirklich so eine Freude in dir explodiert und auch so eine kindliche Kühnheit, wo du gar nicht mehr nachdenkst, was du sagst es einfach und manche werden total davon getroffen sein und beeindruckt sein. Andere werden vielleicht sagen, boah, der ist aber komisch oder der spinnt oder sonst was, aber das wird dir egal sein. Halleluja, weil die Freude am Herrn ist deine Stärke und deine Kraft. Halleluja, sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht. Mit dir ist dein Gott, wo immer du gehst. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Streckt euch aus, streckt euch aus. Halleluja. Der Heilige Geist ist hier. Der Heilige Geist ist hier. Oh, er bringt dich in die Offensive. Halleluja. Es ist die Zeit der Offensive. Ich sag mal so, 2026, Jahr der Offensive. 2026, Jahr der Landeinnahme. Halleluja. Jahr der Landeinnahme. Oh ja, Jesus. Halleluja. Ich sag dir, wenn du dieses Wort heute Abend nicht vergisst und darauf stehen bleibst, egal was auch immer kommt, dann wirst du erleben, dass sich die ganze Richtung in deinem Leben um 180 Grad dreht. Halleluja. Halleluja. Und du wirst staunen, wo du in 5 Jahren bist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr. Wir schämen uns nicht der Kraft Gottes. Wir schämen uns nicht der Kraft Gottes, oder? Halleluja. Oh, Glory. Jesus. Wir schämen uns nicht der Kraft Gottes bei Glory Life. Halleluja, ist stark, ja? Reißt den Herrn. Halleluja. Come on. Mehr, Herr. Mehr, Herr. Mehr von dir. Oh, mehr von dir. Oh, mehr von dir. Oh, herzlich willkommen im Raum der Kraft Gottes. Weißt du, angeschlossen an die Kraft des Himmels. Halleluja, er gibt den Müden neue Kraft und den Ohnmächtigen mehr der die Stärke. Halleluja. Sie fahren auf wie mit Flügeln des Adlers. Oh, sie laufen und ermatten nicht. Sie rennen und ermüden nicht. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Halleluja, Glory, Glory. Mehr Herr, mehr von dir. Oh, Sabine, empfang es. Oh, Jesus. Hey, ja, ja, ja, ja, ja. Bei dir ist es auch schon angekommen. Angekommen. Halleluja. Glory. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Ihr beide, gehört ihr zusammen? Nee, okay, ihr seid getrennt. Komm, komm du mal hierher. Komm du mal her. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Streck dich einfach mal aus, weil Gott hat Neues für dich. Halleluja. Gott hat Neues für dich. Ja, ich sehe dich wirklich wie so eine Botschafterin. Ja, es gibt ja auch im Natürlichen, gibt es ja in der Welt, gibt es so Botschafter von Staaten, aber die wirklich so Repräsentanten sind. Und ich sehe dich wirklich so, wie auch in deiner Person einfach, wie so eine wirklich eine würdige Repräsentantin des Königs. Nicht irgendeines Königs, sondern des Königs der Könige. Und du repräsentierst ihn mit Exzellenz und repräsentierst ihn mit Würde und du respektierst ihn mit Sensibilität, aber gleichzeitig auch mit Autorität. Halleluja. Und du stehst als diese Botschafterin, ja, für deine Generation und auch darüber hinaus. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Herr, dass du ihre Zeltpflöcke weit steckst, Herr. Danke, Herr, dass du sie stehen lässt als diese Botschafterin an Christi Stadt, Herr. Halleluja. Ja, die wirklich die Akkreditierung ihrer Regierung hat. Ja, Halleluja. Den Stempel der Akkreditierung. Ja, du repräsentierst unser Königreich. Ja, das sagt Gott, das sagt Gott der Vater, das sagt Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Du repräsentierst unser Königreich. Du stehst in Exzellenz und in Klarheit und in Autorität. Oh, und Gott wird dir Türen öffnen. Gott wird dir Türen öffnen, auch zu Persönlichkeiten, die auch in der Welt hochgestellt sind und Einfluss haben. Er wird dich zu ihnen führen und sie werden ernst nehmen, was du zu sagen hast, weil er etwas in dich hineingelegt hat. Was sie einfach überführt, was sie überzeugt. Halleluja. Oh, danke, Vater, für diese Botschafterin. Diese Botschafterin, danke, dass du sie heute Abend wirklich commissionst, Herr. Halleluja, also beauftragst, Herr. Bevollmächtigst, Herr. Danke, Vater, dass du mit deiner Vollmacht heute Abend auf sie kommst, Herr. Halleluja, Herr. Und dass sie von heute an, dass sie wissen wird, Herr, wann immer sie in Situationen kommt, sie wird wissen, wessen Repräsentantin sie ist. Und sie wird wissen, ja, wenn sie in diesem Namen sozusagen unterschreibt, wenn sie im Namen Jesus spricht, wenn sie im Namen Jesus Dinge tut, du bist mit ihr und deine ganze Autorität steht hinter ihr. Danke, Vater, für diese übernatürliche Weltveränderin, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, Glory. Oh, Glory. Oh, Gottes Geist ist hier. Streck dich einfach aus. Streck dich aus nach ihm. Halleluja, sein Geist ist hier. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Halleluja. Oh, ich spüre gerade so, da ist ein Schub der göttlichen Kraft für jeden hier im Raum, der jetzt sagt, jawohl, ich will das, ich bin dafür offen, ich strecke mich danach aus. Und pass auf, ich mache das nochmal so wie vorher schon bei der Heilung. Ich zähle bis drei und wenn ich bis drei setze, einfach diesen Schub frei, den ich gerade jetzt spüre, wie er vom Himmel her sich freisetzt und du wirst empfangen und du überlässt dich einfach diesem Strom, du gibst dich einfach hin und du empfängst von ihm. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für diesen Strom deiner Kraft heute Abend hier. Ich danke dir für diesen Schub deiner Kraft heute Abend hier, der jeden Einzelnen jetzt hier im Raum, der sich ausgestreckt hat nach dir, erfasst, Herr. Ein Strom, der uns in Offensive bringt. Ein Strom, der uns in Autorität bringt. Ein Strom, der uns in Kühnheit bringt. Ein Strom, der uns zum Landeinnehmer macht, Herr. In dem Namen Jesu Christi, empfang diesen Strom. Eins, zwei, und drei, empfang diesen Strom da, wo du bist. Gerade jetzt. Oh, empfang diesen Strom da, wo du bist. Empfang diesen Strom da, wo du bist. Oh, empfang diesen Strom da, wo du bist. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Gerade jetzt. Oh, empfang diesen Strom Empfang diesen Strom, empfang diesen Strom da, wo du bist. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja. Ja, empfang diesen Strom. Oh, Jesus, empfang diesen Strom. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Empfang Jesus. Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du die Werke bereits vorbereitet hast, damit wir nur in ihnen wandeln brauchen, Herr. Danke, Jesus, Herr. Oh, danke, Herr, für Neues, das du tust in dem Namen Jesu Christi, Herr. Oh, siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf, du erkennst es. Oh, Jesus. Jesus. Halleluja. Eieieiei. Mehr, Herr. Oh, mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Jesus. Oh, Jesus. Eieieiei. Oh, Jesus. Halleluja. Wo sind all die, die zum Heilungsdienst berufen sind? Kommt ihr mal ganz schnell nach vorne. Alle, die zum Heilungsdienst berufen sind. Ich glaube, dass Gott euch einen neuen Schub geben möchte. Einfach dieser göttlichen Kraft. Stellt euch einfach hier auf. Halleluja. Danke, Jesus. Da einfach so in einer Reihe nebeneinander. Einfach so nebeneinander, ja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Oh, Jesus. Ja, streckt euch aus, schaut auf Jesus, schaut auf Jesus. Er ist der Herr und unser Arzt. Und diese Energie der Heilung ist eine Energie, es ist eine Wirksamkeit. Du solltest jetzt hier nicht vorne sein und dir die Hand auflegen lassen, wenn du nicht entschieden bist, voranzugehen und diese Kraft weiterzugeben. Okay? Stell dich jetzt nicht hier vorne hin, weil du sagst, ja, ich möchte auch gern Heilungskraft empfangen. Nein. Sondern das ist für diejenigen, die entschieden sind, das weiterzugeben. Was du jetzt empfängst. Das ist, was du jetzt empfängst, ist nicht für dich, sondern ist für die anderen. Okay, bist du bereit dafür? Ja. Wer ist als bereit, für die anderen zu empfangen? Okay, in Jesu Namen. Danke ich dir, Vater. Oh, jetzt brauche ich ein paar Ordner, die mir helfen. Jesus, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Jesus. Starke Ordner. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Oh, durch dich durch in Jesu Namen. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Ach, heilende Kraft. Danke, Vater. Danke, Vater, für Offensive, Herr. Danke für eine Heilungsoffensive, Herr. Danke für eine Heilungsoffensive, Herr. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Oh, diese Hände, sie werden auf die Kranken gelegt und sie werden gesund, Herr. Danke, Vater, für diese Energie, für diese Power. In Jesu Namen empfang es. In Jesu Namen. Halleluja. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Jesus. Jesus. Halleluja. Halleluja. Wer ist noch hier? Du sollst Heilungskraft für andere empfangen, für andere zum Weitergeben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, es ist eine Berufung, es ist eine Beauftragung. Es ist auch nicht ein Spielzeug, was du jetzt bekommst, wo du sagst, ja, ich möchte auch mal gerne erleben, dass ich jemand die Hand auflege und der wird gesund. Sondern es ist eine Berufung. Er legt in dich das Wollen und das Vollbringen. Wenn da tief in dir für dieser Wunsch ist, jawohl, ich möchte sehen, dass Kranke gesund werden. Ich möchte sehen, dass durch mich sein Wort heilt, dass er durch mich sein Wort sendet und die Kranken heilt. Dann ist es für dich. Dann ist es für dich, weil es braucht dein ganzes Leben. Der Preis ist dein Leben. Nichts weniger. Wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Amen. Er wird dich prüfen. Dich um dich selber drehen geht nicht mehr ab dem Moment, wo du wirklich entschieden bist, in diesem Dienst mit ihm vorwärts zu gehen. Das geht nicht mehr. Da wirst du immer nach dir selber gucken, oh, was brauche ich hier, was brauche ich da? Meine Balance und so weiter, Work-Life-Balance und sonst was. Das geht nicht, wenn du wirklich im Auftrag des Königs vorangehst. Halleluja. Wer will es trotzdem? Okay. Ich versuche ein paar bisschen abzuschrecken, aber es gelingt mir nicht. Oh, Jesus, touch. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, wer will es wirklich? Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, weißt du, er nimmt dich ganz. Er nimmt dich ganz in Beschlag. Gibst dich eben hin, er nimmt dich ganz in Beschlag. Nicht mehr lebt ihr, Christus lebt in uns. Er ist der Heiler, er ist der Befreier. Ich sehe einfach ein neues Level des Übernatürlichen in deinem Leben. Du hast dich ausgestreckt. Du warst schon aktiv im Dienst und hast Menschen auch schon gedient und hast auch schon manche Sachen erlebt. Aber du hast gesagt, Herr, ich möchte eine andere Dimension der übernatürlichen Wirksamkeit sehen bei dem, was ich tue. Ich strecke mich aus, wirklich nach dieser neuen Ebene. Und Gott sagt, ja, ich habe dein Gebet gehört, ich habe dein Herz gesehen. Ja, du bist genau in der richtigen Position, um zu empfangen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Jesus. Oh, Jesus. Du hast dich gesehnt nach dem Echten. Du hast gesagt, Herr, ich will nur das Echte. Ich will keine Spielchen, ich will nichts Religiöses, sondern ich will das Echte. Und Gott gefällt dich. Er wird dich hineinführen. Er wird dich deinen persönlichen Weg führen und leiten, um mehr und mehr zu entdecken, was es für dich und für dein Leben bedeutet. Nicht, was es im Leben von anderen bedeutet, sondern was es in deinem Leben bedeutet. Und er wird dich mit den richtigen Menschen verbinden, die in Jesus unterwegs sind und mit denen du gehen kannst. Und die auch Orientierung für dich geben. Und denen du auch folgen kannst ein Stück weit. Ja? Von denen du empfangen kannst, von denen du lernen kannst. Aber er wird dich durch diese Verbindungen mehr und mehr deinen persönlichen Weg führen und erkennen lassen, wozu er dich bestimmt hat, sodass du echt sein kannst in dem, was du tust. Ja, und ich sehe, wie du Menschen dienst und wie du Menschen ja auch mit Seelenerneuerungshilfe dienst, also sie berätst auch und Sie hören auf dich und da ist eine Festigkeit und eine Stärke in dir, die er hervorbringt, sodass andere Rat suchen werden bei dir, andere sich von dir beraten lassen werden. Und andere, und du wirst einfach, ja, du wirst ihn einfach weitergeben aus dem, was du gelernt hast. Ja, das ist ja fast so wie so eine Praxis fast, ja, wo du bist und Leute kommen zu dir und du gibst ihnen Weisheit, du gibst ihnen Rat, du gibst ihnen Beratung weiter. Halleluja. Ich weiß nicht, ob das sichtbar und tatsächlich so eine Praxis ist, aber im Geist wird es so sein, dass Leute einfach zu dir kommen und Rat suchen. Und du wirst ihnen effektiv dienen in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, für dein Wirken. Danke, Heiliger Geist, für dein Wirken. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh. Jesus hat an einer Stelle hat er seine Jünger angehaucht und hat einfach gesagt, empfang Heiligen Geist. Und so empfinde ich einfach, ich soll dich anhauchen und dir damit Heiligen Geist weitergeben, Substanz weitergeben, auch zur Heilung und zur Befreiung für andere Menschen. Jesus. Halleluja. Halleluja. Wer steht zu dem Haus? Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für dein Wirken, Herr. Danke, Herr, für die Gaben des Geistes in dir, Herr, die ganz neu aktiviert werden, Herr. Und ich danke dir, dass du dir ganz neue Möglichkeiten des Ausflusses gibst, Herr. Halleluja, Herr. Dass du Menschen schickst, Herr. Oh, denen sie dienen kann, Herr. Oh, aus diesem Fluss. Oh, diesem Fluss. Ja, und ich sage dir im Namen Jesus, angeschlossen an diesen Strom in Jesu Namen. Oh, nicht getrennt, nicht entfernt, sondern angeschlossen an den Strom. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay, wollt ihr? Ja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Preisen dich, Herr. Danke für dein Wirken. Er holt dich heraus aus jeder Höhle. Er holt dich heraus aus jeder Unsicherheit. Und er stellt deine Füße auf weiten Raum. Und er sagt dir, ja, jeder Ort, auf den deine Füße sollen treten, ich habe ihn dir gegeben. Ich habe dich zu einer Landeinnehmerin gemacht für mich. Tritt heraus, tritt hervor, aus den Schlupfwinkeln, in den Felsen. Tritt hervor, meine Tochter. Ich gebrauche dich. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wer hat dich empfangen jetzt? Für Heilung? Wo? Ja, okay. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, du hast eh schon empfangen. Ich weiß nicht, ob ich dir noch mehr geben kann. Das ist gut. Habe ich schon, habe ich schon. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Refire. Refire. Refire. Refire. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Und er sagt zu dir, Gudrun, du bist noch nicht am Ende. Oh, ich habe noch viel vor mit dir. Oh, du bist noch nicht am Ende. Und ich berühre gerade jetzt dein Herz. Oh, mit meiner Liebe, mit meiner Kraft. Oh, mit meiner Stärke. Oh, für die nächste Wegstrecke. Oh, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Ja, Jesus. Ja, Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für ein Jahr der Offensive für dieses kostbare Ehepaar. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Ja, ja, Amen. Halleluja. Oh, wir lieben dich. Liebst du Jesus? Oh, füll ihn, Heiliger Geist. Ah. Oh, oh. Ah. Ich sehe, wie Gott in dir wirklich den Raum weit macht. Ich sehe, wie so eine Expansion in dir, durch die jede Grenze sprengt. Ich sehe, wie so ein Raum in dir, der wie explodiert. Oh, Jesus, explodiert. Oh, aus deinem Innersten und von dir weg. Halleluja. Die nicht nur in deinem eigenen Leben Dinge wegsprengt, sondern auch für Menschen um dich herum Dinge wegsprengt. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Glory. Oh, Glory. Komm, lass uns mal Jesus die Ehre geben. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Halleluja, wir lieben dich. Wir lieben dich. Wir lieben dich.